1. Als ich aufblickt, so ich plötzlich via Horner erscheinen. 2. Als ich den Engel, der mit mir sprach, fragte, was dies Horner bedeuten, erklärte mir, dass seinen Markt repräsentieren, die Juda, Israel und Jerusalem zerstreut hatten. 3. Danach sagte mir der Herr via Schmied. 4. Auf mein Frage, was dies Schmied tun werden, antwortet dass die Horner Juda so stark zerstreut hatten, dass niemand mehr aufblicken konnte, die Schmied seien jedoch gekommen, dies Nationen in Schrecken zu versetzen und ihr Markt zu brechen, das sich gegen Juda erhoben hatten, es zu zerstreuen. 5. Ich blickte erneut auf und so einen Mann, der ein Mädchen in seiner Hand hielt. 6. Als ich ihn fragte, wohin gehen wohl, antwortet dass Jerusalem vermessen wohl, im sein Breit und lange festzustellen. 7. Plötzlich trat der Engel, der mit mir sprach, hervor, und ein weiterer Engel kam ihm entgegen. 8. Der Engel sagt zu ihm, lauf und wirkende jenem jungen Mann, das Jerusalem aufgrund der großen Menschen Menschen und wie, die darin leben werden, offen und unbegrenzt sein Word 9. Den ich selbst, spricht der Herr, Word ringsum ein Führig Mauer für die Stadt sein und mein Herrlichkeit in ihre mit offenbaren, 10. Fleet ausdem Land im Norden, spricht der Herr, den ich habuk wein die via wein des Himmels zerstreut 11. Rettetuk nach Zion, bewohner Babels, 12. Den so spricht der Herr der Hirscheren, der Ming mit ere zu den Volken gesandt hat, die uk geplundert haben, where you can taste it meinen Augapfellen, 13. Wallach, ich word main hand gegen sie erheben, so dass sie but ihre eigenen entertainen werden, und wordet erkennen, dass mich der Herr der Hirscheren gesandt hat, 14. Jubel und Freudich, Dr. Zion, spricht der Herr, den ich komme bald, in deiner mit zu wohnen, 15. An jenem Tag werden sich viel Volke dem Herrn anschließen, sein Volk zu werden und in deiner mit zu wohnen, wodurch du erkennen wirst, dass der Herr der Hirscheren mich zu dir gesandt hat. 16. Der Herr wird Juda als sein Erbteil im Heiligen Land in Besitz nehmen und Jerusalem erneut erwählen. 17. Als Leben soll still sein vor dem Herrn, denn hat sich aus seiner Heiligen Wohnung erhoben.